ist schon lange her, in seinen schönen Bergen. Der Sinn war ihm so schwer, da hörte er ein Singen von steiler Felsenwand und spürte, wie so wunderbar sein Herzeleid verschwand. Do do do do do.